Oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 extra Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181. Oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerikawoche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerikawoche. Amerikawoche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerikawoche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon wie immer Susanne Nielsen. Und heute soll es um das Museum Wiesbaden gehen, das Sie vielleicht alle kennen und wenn nicht, dann wird es aber Zeit. Und zwar gibt es einen neuen Direktor an diesem Museum Wiesbaden ab dem 1.3., also vor sehr kurzer Zeit, denn wir befinden uns noch im März 2020. Und Dr. Henning übernimmt ein sehr interessantes Zwei-Sparten-Haus. Das heißt, da gibt es eine Natursammlung und eine Kultursammlung in dem Sinne von Malerei, Plastik und so weiter. Also das, was man in einem Museum vielleicht am ehesten vermutet. In diesem Falle, wie gesagt, eine sehr umfassende Sammlung Natur und Kultur. Und ich möchte Ihnen Dr. Henning vorstellen, der jetzt dieses Haus übernommen hat ab 1. März 2020. Und zwar, wie gesagt, dieses Zwei-Sparten-Haus, denn seine Liebe zur Kunst läuft, wie auch die Sammlung des Museums, parallel zu seiner Vorliebe für die Natur. Herr Henning freute sich immens auf die Wanderungen im Rhein-Main-Gebiet, wie er verriet. So ist es nicht verwunderlich, dass der neue Direktor, der am Niederrhein aufwuchs und in Berlin studierte, nun an einem oberen Lauf seines Flusses, nämlich des Rheins, ein neues Zuhause gefunden hat. Kurzzeitig habe er seinen Zivildienst in der Nähe geleistet und auch seine Liebe zur Kunst bzw. Kunstgeschichte durch eine Jawlensky-Ausstellung im Museum Wiesbaden gefunden. Er studierte in Berlin Kunstgeschichte und promovierte über die Kunst Raffaels, was ihm ein gutes Entree in seine Arbeit als Kurator am Dresdner Museum gab. Nun kann er sich an seinem neuen Standort auch mehr allem diesem widmen, nämlich es gibt ja sehr, sehr schöne Bestände, die alten Bestände des Museums Wiesbaden, eine wunderbar umfassende Sammlung des 19. Jahrhunderts und natürlich, wie gesagt, vor kurzem großartig aufgebaut auch die Natursammlung. Und es geht natürlich bis in die zeitgenössische Kunst, vor allem Kunst des 20. Jahrhunderts mit vielen, vielen Jawlenskis. Und das war es ja auch, was den Auslöser gab, um für ihn ein Kunstgeschichtsstudium zu ermöglichen bzw. anzuregen. Natur und Plastik, Malerei, beide Sammlungen des Museums will er zusammenbringen. Sozusagen vielleicht ein Paradiesvogel und paradiesische Landschaftenzuschnitt. Alles sei möglich, das Team entscheidet, so der neue Museumsleiter, der sich sehr, sehr freut, mit diesem Team zu arbeiten. Dr. Henning wechselte von seinem Posten als Kurator für italienische Malerei an der Gemäldegalerie Alte Meister der staatlichen Kunstsammlungen Dresden am 1. März 2020 an das Museum Wiesbaden. Er ist Nachfolger von Dr. Alexander Klar, der das Museum 9 Jahre lang geleitet hatte und 2 große neue Sammlungen an das Museum holte. 2018 die Sammlung Brabant, die neue Sachlichkeit nämlich, und 2019 die wunderbare Jugendstil-Gesamtsammlung Nees, bevor Klar als Direktor an die Hamburger Kunsthalle ging. Vorgestellt wurde Dr. Henning von der hessischen Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn, die die Wahl Hennings durch das Suchkomitee so begründete: Ich bin sehr froh, sagte sie, dass wir Dr. Andreas Henning für Wiesbaden gewinnen konnten, denn seine fachliche Versiertheit und große Erfahrung spricht aus zahlreichen Sonderausstellungen, Forschungs- und Vermittlungsprojekten. Weiter, sagte sie auf der Pressekonferenz im Januar 2020, seine Leitungskompetenz hat er unter anderem als stellvertretender Direktor in Dresden unter Beweis gestellt. Ganz besonders gefallen haben uns in der Auswahlskommission seine engagierten Ideen dazu, wie sich ein neues Publikum für das Museum begeistern lässt. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass er ein gutes Gespür dafür hat, wo er die Leute abholen kann, die vielleicht noch nicht oder nur selten ins Museum gehen. Dieser Aspekt ist mir sehr wichtig, sagte die Ministerin, denn aus meiner Sicht haben Kunst und Kultur eine zentrale Rolle für unsere Demokratie und deshalb sollen unsere Schätze zugänglich für alle sein. Dafür wollen wir Schwellen senken und mehr erklären. Unter anderem in diesem so wichtigen Bereich der Vermittlung erwarte ich von Dr. Henning viele gute Ideen. Er hat spannende Ansätze dafür, wie sich neue Medien für die Vermittlung nutzen lassen und wie die beiden großen Schwerpunkte des Landesmuseums Kunst und Naturgeschichte enger verzahnt werden können. Besonders erfreut hat ihn der Zugewinn der Jugendstilsammlung Nees, die dem Museum Wiesbaden im Sommer 2019 vom Wiesbadener Kunsthändler Nees als Schenkung an dessen 80. Geburtstag übereignet wurde. Bei dieser Sammlung handelt es sich um ein Gesamtkunstwerk. Installiert im Obergeschoss des Museums nehmen die Möbel, Bilder, Lampen und allerlei Ziergegenstände viele Galerien ein, in denen sie in eleganten Ensembles zusammengestellt wurden. Hören Sie zunächst ein kurzes Interview mit Herrn Direktor Henning, das ich, Susanne Nielsen, bei seiner Einführung im Frühjahr 2020 machte, und dann mein Gespräch mit dem Kurator des Museums, Dr. Forster, der die Installation und zusätzlich zu den Kunstgegenständen noch viel Bild-, Text- und Videomaterial der Zeit des Jugendstils hinzugefügt hat, die alle die Geschichte dieser Zeit, der großen Weltausstellung, besonders in Paris, und der bis heute verbleibenden Architektur zu einem abgerundeten Erlebnis für den Besucher werden lassen. Dr. Forster traf ich in der Bibliothek des Hauses des Museums Wiesbaden an. Zunächst einmal kurz zwischen Tür und Angel sozusagen nach der Pressekonferenz. Den Direktor Andreas Henning können Sie jetzt hören im kurzen Gespräch mit mir, Susanne Nielsen. Ich habe das große Glück, darf Sie zum Kulturspiegel begrüßen und wir werden Ihnen gleich eine interessante Pressekonferenz bringen, aber ich habe hier schon mal den Hauptdarsteller, das ist der Dr. Henning, und Sie haben gesagt, Sie sind am Niederrhein groß geworden, was ich ja sehr sympathisch finde, weil ich ja in Bonn lange war und da auch studiert habe, und dann sind Sie aber in Dresden gelandet und jetzt sind Sie in Wiesbaden und sind der neue Direktor des Wiesbadener Museums. Das ist sehr, sehr schön. Ich darf hier zum 1. März beginnen, ja. Und möchte sagen, dass ich schon mal als Zivildienstleistender in Oberursel war, mhm, und hier die Region ein bisschen erkundet habe. Ja, und die Kranken und die Armen. Es war eine Förderschule, wo ich war, und habe hier den Kulturraum und auch auch den Wanderraum sehr genossen, muss ich sagen. Und ich freue mich auch hier auf den Rheingau. Dann auch mehr auf den Wein, auf die Pausen. Auch auf das Wandern vor allen Dingen als Naturliebhaber. Nein, ich freue mich vor allen Dingen auf diese Sammlung und auf das Team hier. Das ist ja ein fantastisch aufgestelltes Haus, sowohl was diese motivierten und hochprofessionellen Mitarbeiter anbetrifft, aber auch eben die Sammlung. Die Breite und Tiefe dieser Sammlung, die fasziniert mich. Und da bin ich nicht alleine. Und ich möchte aber, dass diese Sammlung auch mehr sichtbar wird. Klar. Das Haus räumt ja die Dauerausstellung sehr häufig zugunsten von Sonderausstellungen, muss sie räumen, weil kein Platz vorhanden ist. Ja. Ich denke, dass wir hier zusammen in Zukunft schauen müssen, wie wir noch den letzten Bauabschnitt dann machen, eben den Erweiterungsbau, wo wir Sonderausstellungsflächen und Depotflächen realisieren können, damit die Sammlung auch wieder sichtbar ist. Weil hier sind Schätze vertreten, die dauerhaft ausgestellt sein müssen. Und Sie sind auch ein Jawlensky-Fan, was ja auch sehr schön ist. Absolut. Jawlensky war mein ganz großes Aha-Erlebnis als junger Student. 1991 habe ich hier die große Ausstellung von Volker Rathenmeier gesehen. Und das war eins der Museumserfahrungen, Seherfahrungen. Ich sagte, ja, das ist mein Weg. Schön. Und jetzt haben Sie auch noch die neue Sachlichkeit dazu bekommen in Wiesbaden durch den Brabant, durch die Sammlung Brabant. Und damit hat, finde ich, ist auch eine Brücke geschlagen, so ein bisschen. Eine Brücke in die Moderne, die jetzt hier um uns rum hängt. Das heißt, auch weiterhin Ausstellungen für dieses Museum des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Ausstellungen sollten auf jeden Fall aus der Sammlung kommen, anknüpfen an die Sammlung. Und da ist natürlich diese grandiose Schenkung von Herrn Nees, der Jugendstil-Symbolismus, fantastisch. Absolut. Zum einen, weil auch die Aufstellung, Präsentation dieser Sammlung vorbildlich ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ist fantastisch. Und ich glaube, an solchen Stellen, da müssen wir noch mehr schaffen, von solchen Magneten, die zum einen den Besucher immer wieder zur Dauerausstellung führen und zugleich davon ausgehend Sonderausstellungen entwickeln, die den Kontext, den weiteren Kontext dieser Sammlung Schwerpunkte zeigen. Und mir persönlich ist es wichtig, dass alle paar Jahre wir eine große Ausstellung machen, wo wir beide Sammlungsschwerpunkte Natur und Kunst noch mehr miteinander verschränken und zueinander führen, weil das ist ja eins der ganz großen und schönen Charakteristika dieses Hauses, dass es eben ein Zwei-Sparten-Haus ist, wobei mir zwei Sparten immer zu sehr nach Trennung klingt. Das sind eigentlich Zwillinge im Sinne von dem Hausgeist, der ja auch vor dem Haus sitzt, Goethe, der in seinem großen Gedicht gesagt hat, Natur und Kunst, die scheinen sich zu fliehen und haben sich jemals gedacht, gefunden. Und da ist was dran und da möchte ich gerne weiter dran arbeiten. Also wir haben ein Museum in Florida, was also ein, das nennt sich Art in Bloom, das heißt einmal im Jahr kommen Blumenhändler und machen nach den Bildern, inspiriert von den Bildern, eine Ausstellung Bild und Blumenstrauß. Ach, ja. Also das, ja, da schicken Sie mir mal ein Foto von, das bitte. Das ist also auch etwas, wo die Natur dann ins Museum Einzug hält und man natürlich die Raumtemperatur und Feuchtigkeit besonders für diese paar Tage beobachtet muss. Aber das ist also genau das, wo ich sehe, dass vielleicht die Paradiesvögelchen auch bis in die Galerien mit der anderen, mit den Malereien finden können. Ja, zum Beispiel Paradies. Ja, ist ja. So ein, kann ein Topos sein, mit dem man arbeitet. Ja. Oder und den man befragt, auch auf die Historie hin, auf die Naturvorstellungen. Also ich denke, da haben wir ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich möchte jetzt noch nicht konkreter in die Ideen gehen, weil mir ganz wichtig ist, Museumsarbeit ist Teamarbeit. Ja. Aus der Expertise der Mitarbeiter, der Kuratoren, Restauratoren, Präparatoren, daraus wachsen die Ideen für Ausstellungen. Genau. Die sind vertraut mit diesen Objekten, wie niemand sonst. Und damit möchte ich arbeiten mit diesem Team. Und insofern halte ich mich für heute noch bedeckt. Und wir werden schauen, was sich daraus entwickeln wird. Jetzt muss erstmal eine Ehe wachsen. Ja. Gut. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg und wir freuen uns auf das, was Sie schaffen werden. Vielen Dank. Ich danke auch und kommen Sie wieder. Dankeschön. Ich darf mich bei Direktor Henning bedanken, dass er die ersten Minuten genutzt hat und sich uns vorgestellt hat oder Ihnen vorgestellt hat auf jeden Fall. Und freuen uns auf das, was er Großes in den nächsten Jahren im Museum Wiesbaden mit der Ausstellung mit der Ständigen unternehmen möchte. Er möchte sie zugänglicher machen. Er sprach etwas von einer, oder es wurde gesprochen davon, dass er in Wiesbaden an einer Currywurstbude stand und da mit Leuten sprach und gedacht hat, die müsse ich alle ins Museum holen. Also vielleicht, wenn Sie ihn mal antreffen, vielleicht dann auch dort. Er mag als ehemals Berliner Student und als Dresdner sehr der Currywurst verbunden geblieben sein. Und das eben auch in Wiesbaden am Museum, wo er jetzt natürlich Direktor ist seit dem 1. März 2020. Wir hörten, wie gesagt, ihn und jetzt hören wir mein Gespräch mit dem Kurator, Herrn Dr. Forster, der mir ein sehr nettes Interview gewährte. Und zwar war das kurz nach der Eröffnung der permanenten Ausstellung zur Jugendstilsammlung Nees, die in den oberen Räumen des Museums sehr, sehr schön installiert wurde und wirklich einen Besuch wert sind. Egal, was sonst Ausstellungen sind, diese Sammlung hat es in sich. Und wir sind ja ganz in der Nähe auch von Darmstadt, wenn Sie überlegen, wo die ganze Jugendstil-Sammlung dort auch ein wunderbares Pendant ist, nun zu dieser Sammlung Nees in Wiesbaden. Also gehen Sie nach Darmstadt und vor allem eben auch die Sammlung Nees in Wiesbaden sich anschauen. Leider ist Nees dann ein halbes Jahr quasi nach dieser großen Einführung der Ausstellung, der Eröffnung der Ausstellung in Wiesbaden, dann leider gestorben, aber er war über 80 und es war ein wunderbarer Zeitpunkt, diese Sammlung dem Museum zu schenken, was für uns alle ein Zugewinn ist und wir müssen uns sehr, sehr bedanken dafür, dass man das auch so wunderbar zusammengestellt hat, ist dem Kurator Dr. Forster zu verdanken, der also Bild, Text und Videomaterial zu den installierten Möbeln und Lampen und Hintergründen ganz wunderbar zusammengebracht hat und damit untermalt, damit Sie können sich auf die Bank setzen und die Weltausstellung in Paris anschauen. Das sind alles ganz fantastische multimediale Informationen, die halt dazu führen, dass man den Jugendstil viel besser in seiner Zeit versteht. Und jetzt hören Sie bitte dieses Interview mit Dr. Forster im Museum Wiesbaden. Ich möchte mich sehr entschuldigen für den Summton, der leider erst nach der Aufnahme des Interviews zu vernehmen war, der in diesem Raum, in dieser Jugendstilbibliothek, das werden wir in einem anderen Interview auch noch leider erleben, dass ich für sehr ruhig halte, hielt als Raum für ein Interview zu hören sein. Und deshalb, wie gesagt, bitten wir das sehr zu entschuldigen, diesen Summton. Mein Produzent Bill Davidson hat sich bemüht, ihn etwas zu unterdrücken, aber er ist irgendwo in diesem Raum. Viel Freude jetzt bei dem Interview über die Sammlung Nees, die Jugendstilsammlung im Museum Wiesbaden, die wie gesagt auch dem neuen Direktor Andreas Henning sehr am Herzen liegt. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt viel Freude wünscht bei dem Interview mit Dr. Forster. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen und ich sitze hier mit Dr. Forster, Kurator des Museums Wiesbaden und wir sitzen in einem herrlichen, schönen Raum, deswegen hallt es vielleicht auch ein bisschen, es ist eine große Bibliothek. Ist es eine alte Bibliothek? Ja, es ist tatsächlich der letzte Raum im Museum Wiesbaden, der im Original noch erhalten ist. Aha. Und der Theodor Fischer, das Haus ist 1915 eröffnet worden, noch in seiner Ursprünglichkeit ein wenig widerspiegelt. Theodor Fischer war übrigens ein Jugendstilarchitekt, deswegen passt das natürlich ganz gut zu unserem Haus. Nur unser Haus selber hat in Sachen Jugendstilarchitektur eigentlich wenig zu bieten, weil er diese Phase da schon überwunden hatte. Also schon ein klassizistisch angelegtes Haus? Ja, es ist schwierig zu beschreiben. Also es ist ein funktionales Haus, ja, das sehr stark reduziert ist, aber dadurch, dass wir früher ein Drei-Sparten-Haus waren, ja, hat Fischer also versucht, es allen drei Sparten entsprechend gerecht anzulegen. Erklären Sie kurz. Wir sind jetzt heute ein Zwei-Sparten-Haus. Wir sind für Kunst und Natur. Das spielt im Kontext des Jugendstils natürlich eine durchaus nicht unwesentliche Rolle. Und früher waren die nassauischen Altertümer noch in unserem Haus, die aber heute nicht mehr hier sind. Und damals 1915, als das Haus eröffnet worden ist, wurde versucht, also paritätisch allen drei Abteilungen also entsprechend Raum zu verschaffen. Ja, ja. Und Theodor Fischer war ein Anhänger des Begriffes des Gesamtkunstwerkes. Ja. Und damit sind wir komplett beim Jugendstil, weil alle unsere Künstler, die wir jetzt hier haben, sehr stark geleitet waren von dem Gedanken des Gesamtkunstwerkes. Mhm. Und Fischer durchaus etwas von diesem Geist hier auch mit reingebracht hat. Wir haben teilweise noch Ausmalungen hier in einzelnen Räumen, die sich dann doch noch erhalten haben, die von Hans Völker sind. Und Hans Völker war der größte Jugendstilkünstler hier in Wiesbaden. Und jetzt hat das Haus eine tolle, tolle Schenkung bekommen. Das ist ja ganz neu, dass Sie also hier eine halbe Fläche von einem Stockwerk dem Jugendstil widmen. Und das ist jetzt auf Dauer, nicht? Das ist die nächste Schenkung dieser Jugendstil-Sammlung. Und das war aber ein Antiquitätenhändler oder Nees hat gesammelt? Wie hat Nees gesammelt? Ja, also erstmal haben wir das große Glück, seit knapp zwei Wochen die größte europäische Sammlung des Jugendstil und Symbolismus unser eigen nennen zu dürfen, im wahrsten Sinne unser eigen, weil Ferdinand Wolfgang Nees, der 90 geworden ist, auch vor, also jetzt am 28. Juni, uns tatsächlich alles geschenkt hat. Und, ein Wiesbadener, nicht? Und ja, geworden, ja. Ja, also er lebt seit den 80er Jahren hier in Wiesbaden, war auch davor schon in Wiesbaden und tatsächlich war er Kunsthändler. Ja. Allerdings hat er Kunsthandel so verstanden, dass, so würde ich es ihm jetzt mal unterstellen wollen, dass er vor allen Dingen gehandelt hat, um seine Sammlung besser zu vergrößern. Mhm. Also es, so wie so fangen aber viele an, glaube ich, also dass genau. Man kauft und verkauft und irgendwann behält. Finde ich. Ja? Genau, aber dadurch, dass er diesen Hintergrund als Kunsthändler hat, glaube ich, ist es ihm etwas leichter gefallen, loszulassen. Ja. Und es gibt wenig Sammler, die zu Lebzeiten, ja, also ihre gesamte Sammlung tatsächlich im besten mäzenatischen Sinne einem Museum schenken. Und das macht insofern Sinn, weil er eben jetzt selber noch erleben kann, wie wir mit seinen Werken umgehen. Und meine Aufgabe bestand darin, die Transformation einer privaten Sammlung in den öffentlichen Raum vorzunehmen. Es gibt eine Villa, man sagt, es ist die Villa Nees, ja? Oder er also hat einen anderen Namen, aber er wohnt auch in der Nähe, nicht? Oder in Wiesbaden auf jeden Fall. Genau. Also und die Leute haben, also wenn ich mit Leuten spreche, im Bus und sonst wo, haben gesagt, ja, da oben ist ja auch die Villa. Die Frage ist für mich, bei dieser irren Fläche, die Sie jetzt hier für diese Ausstellung geben, war das alles in seinem Haus? Waren diese ganzen wunderschönen Jugendstilmöbel und Lampen und Objekte, waren die alle bei ihm zu Hause? Ja, also das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Bei der Villa, das sogenannte Weiße Haus mit zwei S geschrieben, das ist vom Architekten Josef Beitscher gebaut worden, 1923, ist einer der frühesten privaten Jugendstilvillen im, also wirklich als Gesamtkunstwerk auch angelegt. Das ist eine fantastische Villa. Die war auch der Grund, warum Herr Nees aus München, wo er nämlich zuvor seinen Kunsthandel betrieben hatte, nach Wiesbaden gekommen ist, weil er hier die ideale Schatulle für seine Sammlung gefunden hatte, die er dann hier regelrecht kuratiert hat und sukzessive immer erweitert und verändert hat. Also damit gelebt, mit all diesen Gegenständen? Absolut, also er hat ganz, also wir denken ganz aus der Perspektive der Künstler heraus, ja, die ja gefordert haben, dass Kunst und Leben zusammengehören, dass es untrennbar miteinander verbunden ist. Also gerade die Jugendstilkünstler. Gerade die, um nichts anderes geht es ja hier. Ja, ja, natürlich. Das die, muss man auch dazu sagen. Natürlich. Und die Jugendstilkünstler haben diese Idee wirklich bis ins Detail durchdekliniert. Also das geht das von der Türklinke bis zum Messer, ja, gehört das alles zusammen. Ja. Und Herr Nees hat diesen Gedanken gelebt. Und lebt er ihn weiterhin? Er ist 90. Lebt er noch weiter in seiner Villa? Er lebt weiterhin dort, nur die Villa ist jetzt leer. Ich habe sie ihm ja leergeräumt. Und aber natürlich, weil es sein großer Wunsch war, dies zu tun. Und jetzt muss er sich dort neu einrichten. Aber er lebt weiterhin die Idee des Jugendstils, ja, aber jetzt eben im Museum Wiesbaden. Und selbst hat er jetzt mit der Abgabe der Sammlung aufgehört zu sammeln. Das ist, ich glaube, man muss jetzt auch den Punkt finden, ja, loszulassen. Ja. Den hat er, wobei ich schon merke, dass es wieder ein bisschen, also interessanterweise haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen eigentlich wieder nur über Neuerwerbungen gesprochen. Ja. Wobei, also für ihn privat. Jetzt erstmal für ihn privat, mhm, also kurz zum Volumen der Sammlung, dass man ungefähr einen Eindruck hat. Also die Sammlung umfasst über 700 Werke. Ja. In der Schenkung sind 530 Werke drin. Wir haben also jetzt hier auch im Museum Wiesbaden noch einige Dauerleihgaben, mhm, die noch offiziell ihm gehören. Aber es wird noch eine zweite Schenkung geben, so ist es zumindest angedacht, ja, so dass es dann final auch alles dem Museum Wiesbaden gehört. Und das sind Bilder, also sie haben richtige kleine Szenarien in der Ausstellung. Wenn man also reinkommt, dann sind überall Tische, Stühle, Lampen, Bilder. Gläser, Keramiken. Ja, Keramik ist ein ganz wichtiger Faktor in der Sammlung. Ja, alles, all das, wodurch der Jugendstil sich ausgedrückt hat, in all den Medien, das findet sich eben jetzt inszeniert bei uns, ganz im Sinne des Jugendstils. Also ich finde es fantastisch inszeniert, also das kann ich vom Durchlaufen sagen. Sie haben Wandbilder aus dem Bereich der Fotografie, aus dem Bereich des Glases, also es ist eine ganze Zeile mit Stühlen und Tischen oder Beistelltischchen und dann große Jugendstilfenster dahinter. Wo kommen diese Fenster her? Sind die auch Teil der Villa gewesen oder sind also die dazu gemacht? Ich fange mal ein bisschen am Anfang an. Also ich hatte eine Prämisse, unter der ich diese Ausstellung präsentieren wollte. Das war Look and Feel. Ja? Und man soll einfach schauen. Ja? Man muss also unheimlich, man soll häufiger wiederkommen. Es ist jetzt ja eine Dauerpräsentation. Es ist mit einem, zwei oder drei Besuchen auch nicht getan, weil es geht immer darum, weiter Objekte für sich zu entdecken. Wir haben das auch so inszeniert, dass man immer wieder plötzlich noch eine kleine Abzweigung hat, in der man plötzlich dann doch noch was entdecken kann. Ja. Und dieses Feel, also es muss über eine emotionale Auseinandersetzung laufen. Das hat viel mit dem Symbolismus zu tun. Die Sammlung ist stark symbolistisch geprägt. Mhm. Der Symbolismus ist die dunkle Seite des Jugendstils. Es sind zwei Seiten einer Medaille, die zusammengehören. Und das hat viel mit der Zeit um die Jahrhundertwende zu tun. Und im Kern hat Herr Nees für sich den Jugendstil wie auf einer Weltausstellung präsentiert. Und die Weltausstellungen waren für die Vermittlung des Jugendstils und Art Nouveau. Wir sind ganz stark international hier aufgestellt, eben ein ganz zentrales Anliegen. Mhm. Und das habe ich versucht aufzugreifen und entsprechend also auch inszeniert. Und da sind auch Filme von jener Weltausstellung, die um diese Zeit war, Paris mit Eiffelturm. Und ich bin absolut fassungslos. Ich habe das irgendwie noch nie wahrgenommen, dass der Champ de Mars der Ort der Weltausstellung war. Also um den Eiffelturm herum waren ein Haufen Gebäude, die natürlich jetzt nicht mehr da stehen. Und jedes Land hat dazu etwas gemacht. Das ist also Disneyland für damals. Und ja, für uns, also wenn man noch von heutiger Sicht aus sich so etwas anschaut, es war monumental. Es war ein riesiges Areal und die Pavillons, die dort errichtet worden sind, also Paris, es gab viele Weltausstellungen, also Chicago und Turin und die alle sehr bedeutend waren und die waren Leistungsschauen der Nationen. Also hier hat man gezeigt, was Industrialisierung kann. Ja. Industrialisierung spielt eine ganz zentrale Rolle. Und der Eiffelturm war der Zentralpunkt, nicht? Das war aber das war nicht 1900, das war ja schon davor. Es wurde aber wieder um ihn herum gestaltet. Genau, also man hatte sich ja entschieden, den Eiffelturm stehen zu lassen, weil sonst wird ja immer alles abgeräumt bei diesen ganzen Pavillons. Und für mich war 1900 der Pavillon der Elektrifizik ganz zentral, weil man um 1900, um es mal ganz vereinfacht auszudrücken, sich entscheiden musste, was für ein Typ man ist. Ist man Gaslichtmensch, oder ist man elektrisch? Also, und die die Elektrifizierung spielt für die Künstler eine ganz zentrale Rolle, weil es Ausdruck der Moderne ist, die Möglichkeit, die Nacht zum Tag zu machen, dass man also die Nacht hindurch also eben auch den Tag im eigenen Raum haben kann, war verbunden mit den Jugendstilkünstlern, dass sie auch den Garten, die Natur ins Haus holen wollten und entsprechend auch illuminieren konnten. Und die Künstler arbeiten sehr viel mit elektrischem Licht. Wir haben fantastische Lampen eben hier und da spielt Tiffany ja auch eine große Rolle. Comfort Tiffany hat ja eben auch eine eigene Glastechnik entwickelt, die wiederum die Farben in einem etwas anderen Ausstrahlung präsentiert. Also Lampen spielen eine ganz große Rolle. Gibt es auch ein Objekt dieser Art in dieser Ausstellung? Ja, wir haben einige Tiffany-Arbeiten da, also die ganz wichtig sind, deswegen dieser internationale Charakter. Wir haben natürlich auch wirklich herausragende Arbeiten, Lampen und Gläser von Tiffany hier. Sicher auch sehr viel Französisches. Vor allen Dingen, also der Art Nouveau ist eigentlich unser Kerngeschäft hier und da sind es die Schule von Nancy, die École de Nancy, die also vor allen Dingen mit Émile Gallet und Louis Majorelle vertreten ist. Dort haben wir wirklich richtig tolle Ensembles, aber es ist auch Hector Guimard aus Paris, der eine ganz große Rolle spielt. Eingänge, die wir kennen, aber mir war nicht klar, dass da eine Schule von Nancy existierte. Also das ist etwas Neues, auch für einige der Ausstellungsbesucher. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt nach Nancy. Genau, also wir haben auch eine enge Kooperation mit Nancy. Also, gibt es auch ein Riesenmuseum oder ein Museum, das Art Nouveau dort genau, es ist ein sehr schönes Museum, das wir dort haben. Das Vergleich, das ist das Musée d'Art de École de Nancy, irgendwie so heißt es. Also auch spezialisiert auf diese Zeit und auf diese Richtung, und auf die Künstler. Genau, und also die Familie Nees hat also erstmal die Objekte mit eingebracht, dann haben sie sehr viel Geld mit eingebracht, weil die Präsentation, wie Sie sie gerade gesehen haben, war sehr aufwendig, war sehr, sehr teuer in der Umsetzung und das Landesmuseum Wiesbaden ist sehr arm, also wir können das nicht, also alleine stemmen. Aus eigenen Mitteln, aber Sie haben Stiftungen, Sie haben eine Stiftung? Naja, es ist so, dass wir wir haben natürlich Geld akquiriert, um das umzusetzen, aber im Kern hat die Familie Nees eben sehr viel Geld auch noch in die Präsentation gesteckt. Das heißt, also, sie haben nicht nur geschenkt, sondern auch noch bezahlt dafür und sie haben Expertise eingebracht. Also durch die jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Art Nouveau gibt es sehr viele Kontakte zu international herausragenden Experten. Dazu zählt eben auch Nancy. Und das haben sie auch noch mit eingebracht, sodass wir also auch einen sehr starken fachwissenschaftlichen Hintergrund hatten. Ich habe sehr eng mit den Kollegen zusammengearbeitet. Wir haben ja Katalog zusammen gemacht und die waren auch alle hier. Jetzt zum Geburtstag von Herrn Nees haben sich das dann alles in der Umsetzung angesehen und sind alle sehr begeistert wieder in ihre jeweiligen Länder gefahren, also nach London, nach Paris oder auch nach New York. Nachdem Sie die Installation gesehen haben, denn genau. Ist ja wirklich, also wie gesagt, man fühlt sich in diese andere Zeit total versetzt. Also mit diesen ganzen Wandbildern. Es ist also, das finde ich, das macht sehr, sehr viel aus. Ich meine, auch diese Videos, die Sie dazu haben, die sind sehr, sehr schön. Die Ausstellung wird präsentiert in Englisch und Deutsch. Bisschen wundere ich mich, dass kein Französisch dabei steht. Das ist natürlich Nancy-Leute. Es hätte den Rahmen gesprengt. Also die ganzen Beschriftungen. Vielleicht gibt es dann noch irgendeine Broschüre dazu, irgendwie auf die Zukunft gesehen. Denn Sie werden ja sehr, sehr viele auch aus der französischen Gegend dann haben, die dann auch diese Objekte auch hier sehen wollen. Ja, es bleibt nicht aus, aber mir war wichtig, dass wir die Zeit wieder verlebendigen, dass wir also neben dem elektrischen Licht war es ja auch die Cinematografie, die eine große Rolle gespielt hat. Deswegen sind Filme auch wichtig. Wir haben es mit Universalkünstlern zu tun, die alles gemacht haben. Die waren Bildhauer, die waren Keramiker, die waren Maler, die waren Architekten. Heute würde man sagen Designer, aber so haben sie sich nicht empfunden. Und die Künstler haben um die Jahrhundertwende, also mit denen wir hier arbeiten, diese Hierarchie in der Kunst aufgehoben. Also diese Gilden separat von. Ja, vor allen Dingen der Gedanke, dass es höhere und niedere Kunst gibt, also das sogenannte Kunsthandwerk, das möchte ich hier auch nicht hören im Museum, muss ich ganz klar sagen, sondern wir sprechen von angewandter Kunst, weil die Künstler einfach selbst das so empfunden haben. Für die war alles Kunst, was sie gemacht haben. Also die haben sich mit einer Keramik genauso auseinandergesetzt wie mit dem Malen eines Bildes. Ja. Und wir heute haben ja immer noch, die Kunsthistoriker haben ja immer noch diese klare Separierung in hohe. Die alten Schulen. Ja klar, aber die neuen Kunstschulen haben es nicht mehr. Ja. Also zumindest auch in den USA nicht, was ich sehr schön finde. Also da ist der Holz, die Holzwerkstatt steht neben der Malerei, also gleichwertig. Völlig zu Recht übrigens auch nur, wie gesagt, das Denken ist noch nicht überall angekommen und wir versuchen das jetzt hier schon auch klar zu verdeutlichen. Und wenn Sie jetzt nicht separieren, das heißt alles in einem, dann ist es ja das Gesamt, auch die wie soll ich sagen, die Wertschätzung ganz gleichwertig, ob das ein Tisch ist oder eben ein Bild, was darüber hängt. Genau, also wir versuchen sie in Kombination zu bringen, in Einklang zu bringen und wenn man genau hinsieht, kann man sehen, dass die sich gegenseitig unterstützen, also dass sie sich gegenseitig bedingen und wenn man jetzt Franz von Schnuck nimmt, den großen deutschen Symbolisten, muss man sagen, wenn man nach München geht und in die Villa Stuck geht, dann kann man sehr schön sehen, dass auch in Deutschland die Idee des Gesamtkunstwerks Stuck hat eben auch Möbel entworfen, er hat Raumensembles entworfen und genau, wir können jetzt hier noch uns eine größere Freiheit gönnen, indem wir französische Möbel mit deutschen Bildern kombinieren und das sehr gut funktioniert und es auch kunsthistorisch großen Sinn macht, weil die sich alle kannten und weil die sich gegenseitig halt auch unterstützt haben. Also nochmal zurück zur Weltausstellung, das waren wie diese gesagt... Diese Pariser jetzt, ja, die Sie hier im Programm haben. Nehmen wir mal die Pariser als exemplarisch dafür das stehend. Das haben Sie ja in der Ausstellung uns gezeigt, ja. Da geht es mir schon darum, also es war so, dass die Künstler sich auch informieren konnten, was machen die anderen. Ja? Und Paris war einfach ein großer Umschlagort. Der Japanoismus spielt für Art Nouveau eine ganz große Rolle. Da gab es sehr viele exotische Einflüsse, die dort mit reingekommen sind. Diese ganze Naturbegeisterung kommt eigentlich aus dem asiatischen Raum. Fließt unheimlich viel zusammen. Natürlich. Ich glaube, die Komplexität. Ich war kurz davor, aber ich meine, da gibt es auch ägyptische Einflüsse. Also genau. Das ist ein Wahnsinn. Das ist alles exotische. Die ganze Welt global schon wurde. Eben, also das alles muss man sich heute wieder vergegenwärtigen, wie international man gedacht hat, wie offen man für alles war. Es floss wirklich ganz, ganz viel ein. Und das einfach jetzt wieder so ein bisschen aufzudröseln und zu zeigen, es ist eine echte Herausforderung, weil der Jugendstil ist sehr ambivalent auch, lebt von ganz vielen Widersprüchen. Die Ursprünge liegen in der Arts and Crafts Bewegung in England. Ja, das ist William Morris, also der wirklich politischen Hintergrund auch hatte und gefordert hat, dass die Künstler in die Industrie gehen, als Handwerker wieder und gutes Handwerk betreiben. Dazu braucht man gute Materialien, man braucht handwerkliches Können. Und dass man so ein Umfeld schafft, in dem Kunst und Leben tatsächlich für alle erschwinglich ist. Ja. Das hat dann aber so nicht geklappt, sondern wir haben es mit großen Luxusobjekten jetzt hier zu tun, die Einzelstücke weitestgehend sind und die natürlich dann abgekoppelt sind jetzt von diesem Kunst für alle. Ja, das hat dann... also diese École de Nancy hat große Fabriken gehabt, die hatten zum Teil 200 bis 300, 400 Mitarbeiter und die haben sowohl sehr teure Einzelstücke gefertigt, aber gleichzeitig haben sie auch versucht, so eine Art Massenproduktion zu entwickeln. Ja, deswegen gibt es Auflagenobjekte und es gibt Unikate. Hat Nies beides gesammelt oder nur die Unikate? Also Nies hat aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten sich natürlich versucht zu konzentrieren auf die außergewöhnlichen Stücke. Das macht die Qualität der Sammlung natürlich auch aus, weil wir es tatsächlich mit herausragenden Werken zu tun haben, die oft eben Einzelstücke sind. Und er konnte diesen Gedanken halt ausleben. Viele Jugendstilsammlungen müssen eben auch eine Stufe tiefer gehen, was aber auch der Sache nicht abträglich ist. Und das auch eine Zusatzaufgabe für Sie sein könnte, auch mal eine Anschlussausstellung zu machen, eine Wechselausstellung zu sagen, hier, das ist was aus dieser Sache industriell erstanden ist, obwohl es natürlich sowas auch schon gibt im Museum für Kunsthandwerk Köln und so weiter. Da sieht man also auch solche Ausstellungen über Jugendstil, die halt für die Masse gemacht war. Genau, das ist ja auch eben ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Kunstrichtung, dieser Zeit. Das ist der letzte einheitliche Stil in Europa, muss man klar sagen. Also es war der letzte Versuch, gemeinschaftlich zu denken. Jeder hat seine anderen Ausformungen, natürlich hat seine nationalen Eigenheiten dort mit hineingebracht. Aber im Kern war es die letzte Kunstepoche, in Anführungsstrichen, die war ja relativ kurz, weil wenn wir die Zeit ansetzen, wir gehen von Ende der 1880er Jahre aus und in Paris war 1904 1945 war die Sache eigentlich schon wieder erledigt, da war es schon nicht mehr en vogue, aber die große Zäsur setzt 1914, der Erste Weltkrieg, und damit ist das Ding erledigt. Und nach dem Ersten Weltkrieg macht dann jeder sein Ding, so ungefähr. Der Nationalismus kam ja auch schon in, also vor 1900 auf. Das heißt, das ist also so, ich sehe das als Glaskugel, ich sehe das als eigentlich etwas, was gar nicht mehr die Politik beinhaltete, sondern dass die Kunst selber sich noch einmal abgesetzt hat mit dem Jugendstil. Und ja, die Kunst hat sich ganz stark gegen die Politik auch gewandt. Also wir haben die Reformbewegung, die eben auch dazu zählt. Wir haben Worpswede hier in der Ausstellung mit Heinrich Vogeler. Die haben nicht nur von der Natur gesprochen und wollten sie umsetzen in Möbeln und in Raumensembles, sondern die sind dann eben gleich eben nach Worpswede gezogen und haben dort eine Künstlerkolonie gegründet. Und Vogeler ist nochmal in die Sowjetunion, beziehungsweise also die spätere. Er ist ja dann total sozialistisch geworden in seinem Denken. Absolut. Sein wunderschönes Haus ist Kinderheim geworden und er ist weg und hat seine Familie hier zurückgelassen. Also jeder hat eine Entwicklung weitergemacht, die gar nicht mehr da beheimatet ist. Nee, die Jungs, die Künstler, Jugend spielt tatsächlich eine große Rolle, auch für die Künstler, weil die waren alle ziemlich jung, als sie angefangen haben. Da waren die auch richtig kraftvoll und dynamisch und waren eben Teil einer Bewegung. So haben sie sich auch empfunden. Und viele haben dann diesen Bewegungscharakter für sich in unterschiedliche Regionen dann, als sie älter worden sind, ausgelegt. Aber die große Zäsur war schon der Erste Weltkrieg. Ja, das glaube ich sicher. Und auch dann eben, wie Sie sagten, einige sind dann haben sich politisch betätigt auch. Also Vogler bestimmt. Ja, der war jetzt sehr links eingestellt. Es gibt aber viele von unseren Künstlern landen dann in einer ganz anderen Ecke später dann. Also ganz spannend ist einfach zu sehen, wir feiern ja auch das Bauhausjahr jetzt, dass die Ursprünge, also diese Idee des Gesamtkunstwerks, die im Bauhaus dann weiterläuft, die hat ihre Wurzeln im Jugendstil. Ja, also weil viele der Architekten und ich sag's jetzt mal Gestalter wurden ausgebildet von Jugendstil-Künstlern, die dann Professoren geworden sind und natürlich diese Idee dann auch entsprechend weitergegeben haben. Und ein ganz wichtiges Zentrum ist eben Wien. Ja, in Wien heißt, also oder in Österreich, heißt das auch nicht Jugendstil, sondern Sezessionsstil. Da gibt es Leute wie Gustav Klimt, die da natürlich eine große Rolle spielen, aber die gesamte Wiener Werkstätte, die dann sehr konstruktiv werden. Also die das Ornament als flächendeckendes Motiv, also dass er im Jugendstil eine große Rolle spielt, dann anfangen zu ordnen, zu strukturieren, weiter im Ornament denken, ja, aber dann daraus eine konstruktive Form sich ableiten. Und das mündet dann auch alles eben im Bauhaus. Und also da gibt es ganz viele Querverbindungen. Das ist wirklich eine hochattraktive Zeit gewesen, die sehr fruchtbar war und die dann ganz verschiedene Ausformungen annimmt. Und wir werden natürlich viele Sonderausstellungen hoffentlich im Laufe der nächsten Jahrzehnte im Museum Wiesbaden sehen, die sich verschiedenen Aspekten aus dieser Sammlung Nees dann auch heraus annimmt. Aber das müssen wir jetzt erstmal alles ganz langsam angehen. Wir müssen jetzt erstmal alle verdauen, was wir geschluckt haben, wenn ich das so sagen darf, weil das ist ja ein riesiges Füllhorn, das über uns ausgeschüttet worden ist. Wunderschön. Erst so kurzem neue Sachlichkeit durch diese andere Schenkung. Genau. Und also das Museum, das ist ein Kleinod von Schenkungen durch Leute, die sich so spezialisiert haben und auch noch im Raum Wiesbaden sind. Also ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber das muss man weiter sagen, das ist fantastisch. Sie haben sehr, sehr gewonnen durch diese Bandbreite, auch das geht ja ins 20. Jahrhundert auch noch weiter. Genau, also für uns hat der Jugendstil hier eine ganz wichtige Lücke geschlossen. Also wir sind ein Haus, das jetzt doch schon eine lange Geschichte hat. Wir werden also auch bald 200 Jahre alt. Und das 19. Jahrhundert, wir sind eine Gründung des 19. Jahrhunderts aus dem Gedanken auch eben dieses. Und den Übergang zur klassischen Moderne, weil wir ja Alexej von Jawlensky Haus sind, wir haben eben die haben wir die weltweit größte Sammlung von Alexej von Jawlensky Werken. Und der liegt ja auch hier auf dem Friedhof, ne? Der liegt hier auch auf dem Friedhof. Aber der hat auch in München studiert, der kam also auch über Russland nach München. München leuchtete, wie Thomas Mann es wunderbar beschrieben hat, durch den Jugendstil. Ja. Und die haben sich davon alle beeinflussen lassen. Die haben natürlich dann ihre Konsequenzen daraus gezogen, ihre Form der Kunst dann betrieben, aber sie kannten natürlich alle diese Zeit. Und diesen Übergang jetzt diese Zeit um 1900 jetzt besser visualisieren zu können, ist für uns ein großer Gewinn, das muss man ganz klar sagen. Und vor allen Dingen, wir müssen unser Spektrum erweitern. Also, dass wir jetzt eben mit Möbeln, Gläsern, Keramiken, Vasen, Lampen, Farben arbeiten. Ja? Das zeigt, dass die Künstler eben viel größer auch gedacht haben. Ja. Ja? Und, also ganze Bewegung, und ich meine, das bringt sie, das muss eine Freude sein, damit zu arbeiten, denke ich. Der Blaue Reiter, die haben auch Möbel gestaltet und Möbel bemalt, aber das kommt natürlich alles irgendwo her. Und Räume, also ich habe es genau, nur das, wir reduzieren das ja meistens immer nur auf deren Flachbilderzeugnisse. Mhm. Und ja, aber das können wir jetzt ja alles wieder größer denken, und das ist unsere Aufgabe, das zukünftig auch zu vermitteln. Haben Sie einen Lieblingsraum? Lieblingsobjekt? Das meandert, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, gehen Sie morgens mal durch? Ja, also es ist ja auch für mich alles noch ganz neu. Wir sind ja, ja. Jetzt alle noch in dieser... Also wir sind 2019 und das ist jetzt im Juli, müssen wir sagen. Also ja, ja, genau. Dem, weil vielleicht bringe ich ja die Sendung nochmal und dann kann man sich wieder hier einfinden und es wiederentdecken. Ja, aber man kann es immer finden. Und also ich habe mich sehr in die Keramik verschaut. Also insgesamt fand ich, war das für mich... Ich habe sehr viel gelernt durch den Jugendstil, auch meinen eigenen Horizont erweitert. Das ist ja auch ein schöner Nebenaspekt, dass man eben sich selbst eben auch nochmal neu definieren kann, also in der Kunst und eben auch neue Erfahrungen sammeln kann. Dafür war diese Sammlung sehr wichtig. Also ich habe eben sehr, sehr viel gelesen, mit vielen gesprochen, viel dazugelernt, und die Keramik, also sowohl die französische Art Nouveau-Keramik, die also, wir haben ja auch viele moderne Aspekte hier in unserem Haus, und dort bewundern wir immer die monochromen Künstler, die also versuchen mit aller Kraft also eine Farbe zum Leuchten zu bringen, und das haben die Keramiker um die Jahrhundertwende mit chemisch-technischen Verfahren in ganz herausragender Form geschaffen und haben ihre Leinwand, hatten sie, das war der Ton, ja, das war das eigentliche neue Material der Moderne. Und das einfach zu begreifen und für sich zu entdecken, also da liegt für mich momentan mein Schwerpunkt, aber gleichzeitig schwankt das auch wieder. Wir haben fantastische symbolistische Malerei, wir haben viele, viele Franzosen, wir haben Edgar Maxence, wir haben Jean Delville jetzt wiederum in Belgien, und also wir haben wirklich, man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll, es sind einfach fantastische Werke hier. Und haben Sie die ursprünglich auch schon mal vorher besucht gehabt, in der Villa Nes oder in der Eisenvilla? Nein, Weiße Haus. Ich musste meiner Schande gestehen, dass ich die Sammlung nicht kannte. Ich kannte einzelne Werke daraus, die in verschiedenen Ausstellungen unter anonym gelaufen sind. Und dann ist das Sammlerpaar eben an mich herangetreten, weil ich hier viele Ausstellungen zum 19. Jahrhundert ja gemacht habe. Ja. Und sie das Gefühl hatten, dass das Haus jetzt scheinbar in der Lage ist, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Das war eine glückliche Fügung. Ja, also das ist natürlich nochmal eine eigene Geschichte, wie die Sammlung hier in unser Haus kam. Aber Fakt ist... Also eine persönliche Verbindung auch irgendwo, ja das ist... Das muss man schon sagen. Also wir haben uns da sehr schnell sehr gut verstanden, und das ist auch eine wichtige Basis, dass man... Sammler überhaupt, ja. Ja, also die Familie Nes hat uns total freie Hand gelassen. Also ich konnte hier machen, was ich wollte, aber ich habe mich immer rückversichert bei ihnen. Ja, nicht nur, dass sie sehr vieles bezahlt haben, so gesehen standen wir sowieso in der Pflicht, das mit ihnen abzusprechen, aber wir hatten von Anfang an eine gleiche Wellenlänge. Ich habe ihnen mein Konzept jedes Mal vorgestellt, habe ihnen gesagt, wie ich was zusammenstellen möchte. Vieles war auch schon so in der Villa. Ja. Also die haben selbst schon eine sehr gute Vorarbeit geleistet, auf die man sich wirklich beziehen konnte, die ich natürlich dann auch in Teilen verändert habe. Es ging gar nicht anders aus räumlicher Sicht heraus. Aber inhaltlich haben wir immer die Prämisse des Gesamtkunstwerkes gemeinsam gefahren, und ich glaube, dass das wirklich ein sehr harmonisches Miteinander war. Gibt es Fotos im Katalog von der ursprünglichen Villa-Konstellation der Werke? Ja, aber es gibt noch einen zweiten Katalog, der kommt nächste Woche raus. Also am 24. Juli wird er dann erscheinen, in dem ich dann nochmal stärker thematisiert habe und in dem wir dann auch auf den Jugendstil hier in Wiesbaden eingehen. Es gibt zwei verschiedene Kataloge. Der erste ist ein Bestand der Sammlung Nes. Das ist also auch quasi ihr Katalog, und jetzt gibt es eben nochmal einen Museumskatalog, in dem eben nochmal diese Genese und eben auch nochmal dieser Transfer eben von einer privaten in eine öffentliche Sammlung nochmal dokumentiert wird. 2019, 20 ist quasi das Jugendstiljahr, was Wiesbaden hier ausgerufen hat, und das heißt, es gibt auch sehr viele Veranstaltungen, wie ich Ihnen sagte, gegenüber im Café, also eine Praline zum Thema. Wie ist das Museum mit dieser Sache in der Stadt verbunden? Ist das interessant für Sie alle, oder ist es etwas, was die Stadt dann diese Idee kommt von der Stadt? Oder? Nein, die Idee kommt tatsächlich von mir, weil mir ging es darum, Nachhaltigkeit zu erreichen. Also dadurch, dass es eben nicht wieder irgendein Event ist, also wir machen nicht wieder eine Van Gogh-Ausstellung und die ist dann nach 3 Monaten wieder weg und dann die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Wobei die gleich in Frankfurt demnächst ist. Ist nicht Van Gogh? Ja, doch. Es ist Van Gogh. Deswegen kam Ihnen das wahrscheinlich. Aber darum geht es ja eben nicht, sondern hier geht es darum, Nachhaltigkeit zu erreichen, weil das jetzt für immer, also Jugendstil jetzt und für immer, dank Ferdinand Wolfgang Nies hier in Wiesbaden. Und mir ging es erstmal darum, zu schauen, wie ist es um den Jugendstil in Wiesbaden bestellt und die Augen für die Wiesbadener zu öffnen, wie viel Jugendstil sie eigentlich hier selbst in ihrer eigenen Stadt haben. Und da es sich um ein Gesamtkunstwerk handelt, in dem Musik, Literatur, Tanz, alles eine große Rolle spielt, Film, war es mir wichtig, all die Institutionen hier in der Stadt mitzunehmen und wir über ein Jahr hinweg ganz verschiedene Aspekte des Jugendstils behandeln können. Die Kolleginnen und Kollegen haben wunderbar mitgemacht, also im Stadtmuseum, man kann alle möglichen, wir sind insgesamt 24 Partner, die dort mitmachen und jeder, es gibt Theaterstücke, es gibt Lesungen, es gibt einen Komponistenwettbewerb, der von unserer Schwester, dem Staatstheater, ausgerufen worden ist, in dem Komponisten sich eben mit der Jugendstilmusik auseinandersetzen, mit der Zeit um 1900 in der Musik und daraus heute neue Musik machen. Es gibt Autoren, die sich mit der Rolle der Frau beschäftigen. Die Femme Fatale und die Femme Fragile spielen ja eine ganz große Rolle im Jugendstil. Und aus dieser Perspektive eben auch diese Geschlechterproblematik also dort aufgreifen. Es ist wie Psychologie. Freud hat einen ganz starken Einfluss gehabt. Es geht um die Natur. Wir haben Ernst Haeckel ja hier auch, also wir auch innerhalb unseres Hauses gibt es ja eine sehr starke Querverbindung jetzt zu uns. Also zwischen Kunst und Natur können wir jetzt ganz anders miteinander umgehen, weil wir eine tatsächlich gemeinsame Ausgangssituation haben. Und eine große naturhistorische Sammlung, die jetzt auch gezeigt wird. Unter der Prämisse Ästhetik der Natur und die jetzt eben auch den Bogen jetzt eben in den Jugendstil über Haeckel schlägt. Und das Jugendstiljahr war mir wirklich ganz wichtig und das Kulturamt hier der Stadt Wiesbaden hat das sehr dankbar aufgegriffen und hat organisatorisch und finanziell die Institution auch mit unterstützt. Und wir hatten schon einige Veranstaltungen im Stadtarchiv, gab es einen Fotografen, der hat alles fotografiert, oder was heißt alles, also viele Facetten des Jugendstils, die im Stadtbild da sind, aber die wir gar nicht mehr sehen, weil das alles hat er jetzt gemacht und das wurde kombiniert mit historischen Aufnahmen, ist auch vieles verloren gegangen natürlich und. Also es kommt vieles zusammen und das Thema ist einfach viel größer, als dass man es einfach klein halten sollte. Und das Ziel war wirklich, alle mitzunehmen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, sodass wir also über einen langen Zeitraum hinweg den Jugendstil, also Hessen als Bundesland hat mit Darmstadt der Mathildenhöhe ja schon einen ganz starken Standort im Jugendstil, mit Bad Nauheim, den Sprudelhof, das ist auch eine ganz wichtige Jugendstilarchitektur. Und jetzt kommt eben Wiesbaden hinzu mit eben dieser herausragenden Sammlung, sodass Hessen auf der Landkarte des Jugendstils und des Art Nouveau jetzt international eine doch bedeutende Rolle spielt. Und das alles jetzt aufzuarbeiten oder zumindest jetzt mal anzustoßen, dass da einfach mehr ist, das war das Ziel auch des Jugendstiljahres. Aber Ausgangspunkt ist natürlich unsere Sammlung. Ich hoffe, dass viele zu Ihnen finden. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich finde, man muss eine Ausstellung sehen. Das heißt, wir hoffen, dass diejenigen, die das hören, jetzt auch die Sammlung sehen wollen. Und das Museum Wiesbaden, wie gesagt, in Wiesbaden, sehr schön, einer neuen großen Halle, der Rhein-Main-Halle, die jetzt anders heißt, Rhein-Main-Presszentrum. Also wunderschön, dieser Platz auch inzwischen ausgestellt. Und davor, vor dem Museum, sitzt der Goethe, ne? Oder wer sitzt da? Genau, das ist unser sogenannter mythischer Gründer. Also das ist auch eine lange Geschichte, aber er ist so ein bisschen sowas wie der Schutzpatron, also er flankiert also die Besucher, wenn sie denn dann in den Hort des geistigen Wissens dann eintreten sollen. Also danke, ganz herzlichen Dank, Dr. Forster, für diese nette Einführung in dieses und interessante, in diese Ausstellung, in diese permanente Ausstellung. Also das ist das Schöne an dem Museum. Sie können sie immer wieder finden. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Woche, einen interessanten Sonntag und schauen Sie mal in die Kunstgeschichte, ein bisschen in den Jugendstil, wenn Sie ihn noch nicht kennen sollten und kommen Sie vor allem am Museum Wiesbaden vorbei. Tschüss, ciao, auf Wiederhören.